Kapitel 8, Aufgabe 11a. Das Kleingedruckte. Hören Sie den Text und ergänzen Sie die fehlenden Informationen. Umgangssprachlich werden allgemeine Geschäftsbedingungen häufig als das Kleingedruckte bezeichnet. Grundlage allgemeiner Geschäftsbedingungen ist das bürgerliche Recht. Es gibt den Vertragspartnern das Recht, den Inhalt des Vertrages weitgehend selbst zu bestimmen. Da Vertragspartner normalerweise nicht alle Einzelheiten ihres Vertrages immer wieder neu aushandeln und formulieren wollen, verwenden sie Formularverträge. AGB werden also häufig aus dem Gedanken der Rationalisierung geschaffen. Man findet sie in vielen Bereichen des Zivilrechts, wie in Mietverträgen, Kaufverträgen, Bauverträgen, in Verträgen des Bankrechts und bei Verträgen mit Internetanbietern. Allerdings gibt es einige gesetzliche Regelungen, die in den allgemeinen Geschäftsbedingungen berücksichtigt werden müssen. Diese Regelungen dienen hauptsächlich dem Schutz des Verbrauchers vor einseitiger Risikoabwälzung und beugen der unangemessenen Benachteiligung einer Vertragspartei vor. Unwirksam sind zum Beispiel Preiserhöhungsvorbehalte in kurzfristigen Verträgen. Eine wichtige Gruppe von Klauseln betrifft die Einschränkung von Sachmängelrechten, insbesondere bei Kaufverträgen. Hier bestimmt das Gesetz, dass die Mängelhaftung oder die Gewährleistung im Rahmen der Lieferung neu hergestellter Sachen nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden darf. Wird ein defektes Gerät verkauft, so hat der Verkäufer die Pflicht, das Gerät zu reparieren oder ein anderes zu liefern.